e la successione degli interventi sarà per il momento Dina e poi Forni e poi Petersen e von Brocke. Io non ho ancora visto Altgeld, quindi neanche immagino che non ci sia, anche se lunedì era qui e forse tornerà, non lo so. Non. Ecco, io credo che questa mattina e anche questo pomeriggio lo sforzo è di tentare di mettere a confronto fra loro delle esperienze di studiosi che dovrebbero comporre nel loro insieme un quadro abbastanza unitario sui due rispettivi temi che abbiamo individuato. Questi interventi dovrebbero essere abbastanza brevi, credo, questa mattina. Ecco, e io quindi immagino che sia meglio la discussione prevederla come comune alla fine. Io direi no, dopo le due prime comunicazioni. Perché, no, ich muss auf Deutsch sprechen. Der Titel Das italienische Mittelalter im Deutschland des 19. Jahrhunderts ist nicht ganz zutreffend. Herr Altgeld, der leider offenbar nicht kommen konnte, sollte sprechen über das Echo auf Goethes italienische Reise. Als Goethe seine italienische Reise veröffentlichte, war man entsetzt, dass da nichts über das italienische Mittelalter drinsteht. Goethe hat das Mittelalter nicht gesehen und ergo nicht beschrieben. Und das war, als Goethes italienische Reise erschien, den Zeitgenossen ausgesprochen unangenehm, denn er hat das erst über 20 Jahre nach seiner Reise veröffentlicht. Und die Zeit hatte sich geändert. Schade, dass wir im Augenblick auf diesen Beitrag verzichten müssen. Wenn Herr Altgeld noch kommt, können wir das noch einschieben. Herr Diener wird sprechen über Konradin und das Echo auf die Geschichte Konradins im 19. Jahrhundert. Herr Forni spricht über L'Idea di Roma, Medievale presso Gregorovius e Raymond. Danach würde ich eine Pause machen und über diese beiden Themen diskutieren lassen. Denn dann kommen zwei andere Mitteilungen, die in unser Seminar gehören und meiner Ansicht nach gut hineinpassen, wenn sie auch nicht ganz das italienische Mittelalter im deutschen 19. Jahrhundert genau betreffen. Herr von Brocke spricht über den Verdun-Preis, eine Auszeichnung für Historiker, die in Deutschland 1843 gestiftet wurde und die auch in Deutschland kaum jemand kennt und die hierher gehören kann. Und Herr Petersen wird über die politischen Auffassungen deutscher Mittelalterhistoriker im 19. Jahrhundert sprechen, wobei also die Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung historischer Wissenschaft mit politischer Kenntnis und Meinung zum Ausdruck kommen wird. Bitte, Herr Diener, wenn Sie jetzt beginnen. Am 22. Mai 1847 wurde in Neapel in der Kirche Santa Maria del Carmine durch den Prior dieses Karmeliterkonventes eine feierliche Messe gefeiert. Anwesend waren Kronprinz Maximilian von Bayern, der bayerische Generalagent am neapolitanischen Hof, Signor Bellotti und andere Persönlichkeiten. Anlass zu dieser Feier war die Enthüllung eines Denkmals Konradins von Hohenstaufen. Er steht im Langhaus der Kirche zwischen der vierten und fünften der linken Kapellen. Ein stattlicher Jüngling mit einer Krone auf dem Haupt, der in seiner linken Hand ein Schwert hält. Der Sockel des Denkmals, an zwei Seiten von Reliefs geschmückt, birgt die Überreste des letzten Staufers und seines Gefährten Friedrich von Baden. 8 Tage zuvor waren die Gebeine der beiden an diesen Ort überführt worden, und zwar ruhten sie vorher unter dem Hauptaltar der Kirche, worauf eine Inschrift hinwies. Die Feier am 22. Mai 1847 wurde mit der Benediktion der Überreste der beiden beschlossen. Was hier gefeiert wurde, war kein im 19. Jahrhundert aktuelles Ereignis der italienischen Geschichte, sondern der deutschen. Das wird aus der Inschrift an der Stirnseite des Sockels deutlich. Maximilian, Kronprinz von Bayern, errichtet dieses Denkmal einem Verwandten seines Hauses, dem König Konradin, dem letzten der Hohenstaufen, im Jahr 1847, den 14. Mai. Den italienischen Betrachter belehrt folgende italienische Übersetzung. Massimiliano, Principe Ereditario di Baviera, erge questo monumento ad un parente della sua casa che fu re Corradino ultimo degli Hohenstaufen l'anno 1847, il giorno 14 maggio. Die an den Seiten des Sockels angebrachten Reliefs zeigen den Abschied Konradins von seiner Mutter Elisabeth, Congedo di Corradino della sua madre Elisabetta und den Abschied Konrads von seinem Todesgefährten Friedrich von Baden. Separazione di Corradino dal suo compagno di supplizio Federico di Baden. Nur diese beiden Reliefs des Sockels rufen das Geschehen des 29. Oktober 1268 in Erinnerung. Darüber steht, wie auferstanden, die Gestalt Konradins. Maximilian hatte das Grab Konradins 1832 auf einer Reise durch Italien kennengelernt, hatte bei Ranke und von Raumer Geschichte studiert und beschlossen, das Andenken an seinen entfernten Verwandten durch Errichtung eines Standbildes augenfällig in Erinnerung zu rufen. Der Entwurf aus dem Jahre 1836 stammt von keinem Geringeren als Thorwaldsen. Die Ausführung erfolgte 1845 bis 1847 in München durch Peter Schöpf. Die Kirche Santa Maria del Carmine befindet sich nur wenige Schritte von der Piazza del Mercato entfernt. Auf diesem Platz, 1268 noch außerhalb der Mauer Neapels gelegen, hatte die Hinrichtung Konradins stattgefunden. Bald danach wurde er jedoch auch mit Mauern umgeben und in der Folgezeit wurde er die Hinrichtungsstätte in Neapel. Hinrichtung durch Schwert, Beil, Galgen oder Feuer. Die Gebeine Konradins waren erst unter Karl II. Von Anjou wohl auf Betreiben von Konradins Mutter Elisabeth in die Karmeliterkirche überführt worden. Vorher hatten sie nicht weit vom Meer entfernt neben einem Judenfriedhof gelegen. Ein christliches Grab war den Leichnamen nach der Hinrichtung nicht gewährt worden. Unter den Archivalien der Karmeliterkirche befindet sich eine Tabella della Messa, delle Messe aus dem Jahre 1474 mit der Anweisung Ogni giorno una messa all'altare maggiore per l'anima dell'illustrissimo imperator Corradino. Wie lange diese Anweisung noch befolgt wurde, ist nicht genau bekannt. Fast alle bildlichen Darstellungen Konradins zeigen seine Hinrichtung. Die Miniatur in der Chronik des Giovanni Villani in einer Handschrift der Vatikaner, die Wandgemälde in der Tour Ferrante zu Pern im Departement Vaucluse und im Kloster Lorch, die Gemälde im Besitz der Grafen Waldburg. Szenen, die kurz vor der Hinrichtung stattgefunden haben sollen, dienten anderen Bildern zum Thema. So heißt es, Konradin und Friedrich von Österreich spielten gerade Schach, als ihnen das Todesurteil verkündet wurde. Es wird dargestellt, diese Szene, auf einem Bild von Wilhelm Tischbein, das er im Auftrag des Herzogs Ernst von Sachsen-Gotha 1784 in Rom vollendete. Eine Legende, dass Konradin vor der Enthauptung sein Handschuh und Wappenring dem Heinrich Truchsess von Waldburg übergab, damit er sie Peter von Aragon als dem Erben des Königreichs Sizilien zukommen lasse, ist auf Bildern im Besitz der Grafen Waldburg dargestellt. Mit dem von Thorwaldsen geschaffenen Standbild wird nun nicht mehr das Ende Konradins dargestellt, sondern eine Gestalt, an die sich einst große Hoffnungen knüpften. Eine gewisse Parallele dazu meine ich in der Literatur zu sehen. Im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert wurden die Werke, die sich mit ihm beschäftigten, einige heißen sogar Conradis Tod, meist als Trauerspiel bezeichnet. Seit den 40er Jahren ist das kaum mehr der Fall. Viele dieser literarischen Produkte hatten gewiss nur einen geringen Einfluss auf die Zeitgenossen. Doch gab es auch sehr bühnenwirksame Stücke, die fast an allen deutschen Theatern gespielt wurden. Dazu zählt ein 16-teiliger Stauferzyklus von Ernst Raupach, der mit von Raumer befreundet war. In ihm gab es auch einen Teil König Konradin. Und die jugendliche Gestalt, der damaligen Bühnenpraxis entsprechend, wurde durch eine Dame gespielt, eine sogenannte Hosenrolle, aufgeführt im Königlichen Schauspielhaus in Berlin. Ich erwähne dieses Kuriosum hier nur deshalb, weil es ja doch sehr krass zeigt, wie schwer es auch für uns ist, uns von den Formen und Mitteln der Aktualisierung historischen Geschehens im 19. Jahrhundert eine zutreffende Vorstellung zu machen. Wir sehen daraus auch, wie groß die Unterschiede zwischen den historiografischen Werken, von denen im Laufe unseres Seminars ja schon wiederholt die Rede war, und den literarischen, beide wandten sich ja wohl an dasselbe Publikum, werden konnten und welchen Einflüssen eben auch Historiker im 19. Jahrhundert ausgesetzt sein konnten. Die Staufer in der Geschichtsschreibung. Dieses Thema ist 1977 aus Anlass der Stuttgarter Ausstellung Die Zeit der Staufer von Arno Borst behandelt worden. 1972 untersuchte Andreas Müller das Konradin-Bild im Wandel der Zeit. Für uns, die wir uns hier mit dem Mittelalterbild des 19. Jahrhunderts beschäftigen, ist daraus folgende Beobachtung lehrreich. Erstmals entstehen Einzeluntersuchungen, also eine neue Konradin-Forschung. Sie beginnt schon am Ende des 18. Jahrhunderts. 1787 veröffentlicht Wolfgang Jäger, Professor an der Nürnbergischen Universität zu Altdorf, eine deutschsprachige Geschichte Konrads des II., Königs beider Sizilien und Herzogs in Schwaben. Von Friedrich Schirrmacher, Professor an der Universität in Rostock, erscheint 1871 das Werk Die letzten hohen Staufen und 1893 reicht Karl Hampe zur Promotion bei Schäfer-Borchorst in Berlin eine Geschichte Konradins von Hohen Staufen als Dissertation ein, die 1894 als Buch erscheint. Jeder der drei Autoren setzte sich mit dem ihm zur Verfügung stehenden Quellenmaterial kritisch auseinander. Jäger bemerkte, dass bisher bei der Darstellung dieses Gegenstandes in der Regel der Erzählung des Enea Silvio Piccolomino gefolgt worden sei. Er zog jetzt neue urkundliche Quellen heran, zum Beispiel aus dem Kaiserlichen Archiv in Wien, aus dem Archiv des Klosters Weingarten, und veröffentlichte sie in einem Anhang unter anderem das Testament Konradins und Friedrichs von Baden, das vor ihrer Enthauptung in Neapel der französische Konnetable Johann Brittot von Nangis aufzeichnen ließ. Jäger benutzt erstmals das Werk des Saba Malaspina, doch nicht unkritisch, da ihm dessen päpstliche Gesinnung bekannt war. Im Verurteilen war Jäger äußerst zurückhaltend. Das gilt gegenüber den Päpsten genauso wie gegenüber dem Giovanni Frangipani, der die Flüchtigen auslieferte, und auch gegenüber Karl von Anjou. Er deckte Legenden auf und versuchte, ihr Entstehen zu erklären. Auf die enge Verflechtung der Geschichte Konradins mit der allgemeinen Geschichte Deutschland und besonders Italiens wies Jäger schon hin. Sie wird in den Werken von Schirrmacher und Hampe noch immer gewichtiger. Friedrich Schirrmacher widmet der kritischen Untersuchung besonders der Quellen breiten Raum, welche der Geschichte Konradins allerlei Unglaubwürdiges zugeführt hatten. Er erkennt die Angaben aus späteren Quellen und stellt dabei Einzelgänger fest, die in ihrer Zeit selbst unbestätigt blieben oder auch bei anderen Aussagen schlecht informiert waren. Karl Hampes Geschichte Konradins von Hohenstaufen erschien nur 23 Jahre nach dem Werk von Schirrmacher. Es war, wie er selbst schreibt, im Wesentlichen mit demselben Quellenmaterial gearbeitet. Der sorgfältigen Bearbeitung der böhmischen Regesten durch Julius Ficker schreibt er das Hauptverdienst zu, wenn es ihm gelungen sein sollte, über das Werk Schirrmachers hinausgekommen zu sein. Hampe war Schüler von Schäfer-Beuchhorst und war von ihm mit der kritischen Quellenforschung, die damals einen Höhepunkt erreicht hatte, vertraut gemacht worden. Diese Methode wandte er an und stärker noch als seine Vorgänger berücksichtigte er in seiner Arbeit die italienische Parteibewegung der Jahre zwischen 1266 und 68. Hier schien der Schlüssel zum Verständnis des anfangs gar so abenteuerlich erscheinenden Unternehmens Konradins zu liegen. Die jüngste, aus dem Jahre 1972 stammende Rezension von Hampes Erstlingswerk, das 1940 in einer zweiten und 1942 in einer dritten Auflage erschien, kommt zu dem Ergebnis, die wenigen zeit- oder persönlichkeitsgebundenen Äußerungen, die den heutigen Leser stören könnten, rechtfertigen nicht, die Konradin-Geschichte in neuer Form zu präsentieren. Die besprochenen Einzeldarstellungen Jägers, Schirrmachers und Hampes, die den Weg einer immer vorurteilsloseren Geschichtswissenschaft kennzeichnen, hatten aber keine oder nur ganz geringe feststellbare Wirkung auf die für ein breiteres Publikum bestimmten historischen Werke des 19. Jahrhunderts, in denen Konradin oft nur mit wenigen Sätzen gestreift wird, das Schicksal des letzten Staufers aber immer in einen größeren Zusammenhang eingeordnet und beurteilt wurde. Dank der noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts weit verbreiteten Verpflichtung der Geschichtsprofessoren an den Universitäten, die gesamte Geschichte vorzutragen, entstanden diese oftmals weit gespannten Übersichten. Nach den Freiheitskriegen wird im Zuge nationalistischer Geschichtsschreibung Konradin von Friedrich Rüß in seinem Handbuch der Geschichte des Mittelalters überhaupt nicht mehr im Rahmen der Reichsgeschichte gesehen. Diese ist deutsche Geschichte. Im Kapitel über das südliche Italien und die Inseln wird er dagegen erwähnt. Leonhard von Dresch, Professor in Tübingen, in seiner Übersicht der allgemeinen politischen Geschichte aus dem Jahre 1816 sieht Konradin dagegen auch in Sizilien die Politik Deutschlands betreiben und die Franzosen, die mit Karl nach Unteritalien kamen, werden als raubsüchtiges Volk bezeichnet. Auch Karl von Rotteck, Professor in Freiburg, sieht 1818 in seiner allgemeinen Geschichte in der Willkürherrschaft der Franzosen die Ursache des Italienzuges Konradins. Sowohl Karl von Anjou als auch der Papst sind an seinem Tod mitschuldig. Es gibt ein romantisches Konradin-Bild, ähnlich dem vor der Zeit der Aufklärung. Ein ritterlich gutes und ein unritterlich böses Prinzip stehen sich gegenüber. Freundschaft, Treue und Mannhaftigkeit stehen im Vordergrund und viele Legenden um Konradin beginnen sich erneut auszubreiten. So klagt Johann Christian Pfister in seiner Geschichte der Deutschen Ludwig von Bayern und Meinhard von Tirol der Untreue an. Friedrich von Raumer zum Beispiel widmet im vierten Band seiner Geschichte der Hohenstaufen der Gefangennahme Konradins breiten Raum und schildert all die Wohltaten, die Großoheim und Großvater des Giovanni Frangipani einst von den Staufern erhalten haben und zeigt sie der Untreue und Undankbarkeit. Auch im siebten Band der Weltgeschichte für das deutsche Volk von Friedrich Christoph Schlosser fehlt Konradins Zug nach Italien nicht. Bald fühlte ganz Italien, schreibt er, dass deutsche Grobheit und Unbehöflichkeit mit deutscher Gutmütigkeit verbunden erträglicher sei als die Herrschaft, Habgier und herzlose Eitelkeit der Franzosen. Auch in Schulbüchern wurde Konradin dargestellt, so von Friedrich Nösselt. Da heißt es, die armen Neapolitaner und Sizilianer seufzen in der Stille über ihr Geschick, dachten an die Zeiten, wo Friedrich II. Sie väterlich beherrschte. Daraufhin kamen dann die Gesandten und luden Konradin zum Zuge nach Italien ein. In einem anderen Lehrbuch von Ludwig Walcher steht, dass Italien unter Friedrich II. Seine herrlichste und glücklichste Zeit hatte, dass dann das große Fürstengeschlecht im Kampf mit der Papstmacht unterlag, Manfred von dem feigen Neapel verlassen im Kampf gegen Karl von Anjou fiel und der Enkel Friedrichs II. Von den Frangipani verraten auf dem Blutgerüst starb. Der Sübel-Fickersche Streit, der vorgestern auch hier behandelt wurde, ließ natürlich auch das Konradin-Bild nicht unberührt. Konradin, so heißt es nun, öffnete sein Ohr willig den verführerischen Einladungen der Anhänger Manfreds, so in einer Weltgeschichte für das Volk. Im Wilhelminischen Reich, zur Zeit des Kulturkampfes, finden sich in den Bemerkungen zum Untergang der Staufer immer wieder der deutsch-französische Gegensatz und die antiklerikale Komponente. Bei den Auseinandersetzungen in Italien ist nicht mehr von Guelfen und Ghibellinen die Rede, sondern französische und deutsche Heere kämpfen gegeneinander. Auch sei das italienische Volk dem pfäffischen Sinn erlegen und der päpstliche Bann habe darum eine größere Wirkung gehabt als in der Zeit Barbarossas und Friedrichs II., ist 1878 in einer illustrierten Geschichte des Mittelalters zu lesen. Auch Militärhistoriker melden sich zu Wort, ihre strategischen und taktischen Gesichtspunkte werden es erst in das 13. Jahrhundert zurückprojiziert. Julius Ficker wird so nach Erscheinen seines Aufsatzes Konradins Marsch zum Palatinischen Felde in eine lang anhaltende Auseinandersetzung mit einem General verwickelt, die schließlich von der Redaktion der Zeitschrift abgebrochen wird. Im 20. Jahrhundert, nach dem Ersten Weltkrieg, erfährt das Bild des letzten Staufers noch vielfältige Wandlungen, doch das liegt schon außerhalb der Zeitspanne, mit der wir uns hier beschäftigen. Andreas Müller fragt in seinem Buch über das Konradin-Bild im Wandel der Zeit, wie kommt Hampe zur Stoffwahl seines größeren Erstlingswerkes? Er versucht, diese Antwort durch Vergleiche zu erschließen und übersah dabei, dass Hampe selber darüber großenteils Auskunft gibt. Da im Laufe dieses Seminars wiederholt auch nach außerwissenschaftlichen Einflüssen auf einen Historiker gefragt wurde, seien diese Fragen hier berücksichtigt. In einer 1925 verfassten und 1969 publizierten Selbstdarstellung schreibt der 1869 in Bremen geborene Hampe von der Abneigung gegen jeden engen Territorialismus, die dem Hanseaten im Blute liegt. Für meine wissenschaftliche Entwicklung war maßgebend, äußert er andernorts, dass Bremen nicht Glied eines größeren oder kleineren Ländergebildes war, sondern deutsche Stadt schlechthin. Während seines Studiums in Berlin, angeregt durch das Theaterleben der Reichshauptstadt, verfasste er Zeitungskritiken. Es war eben, so ist zu lesen, es waren eben die Jahre der freien Bühne und des durchbrechenden Naturalismus, die Neuerscheinungen von Ibsen, Hauptmann, Sudermann und anderen habe ich so rezensiert. Über seinen Lehrer Schäfer Borchorst erfahren wir, dass dieser seinen Schülern, soweit das ihren Fähigkeiten entsprach, durchaus großzügige, zumeist wirklich historiografische Themata für ihre Dissertationen empfahl. Als ich nach einiger Zeit, so schreibt Hampe, eine Geschichte Konradins von Hohenstaufen zum Thema meiner Doktorarbeit wählte, spielten, wie ich nicht leugne, außerwissenschaftliche Motive, Erinnerungen an Jugendschriften, Eindrücke einer italienischen Reise, die mich in Neapel auch an die Grabeskirche des Stauferjünglings geführt hatte, und dergleichen mehr eine Rolle. Bei der Ausarbeitung indes suchte ich, romantische Stimmungen auszuschalten und auch die Gegenpartei zu verstehen. Dass in allem historischen Geschehen kollektive Faktoren und Führerpersönlichkeiten wechselweise aufeinander wirkten, war mir stets eine Selbstverständlichkeit. Ich habe nie begriffen, wie man sich für das eine oder andere entscheiden und mit dem Gegner darüber streiten konnte. Im Rahmen unseres Seminars schien es mir nützlich, am Beispiel der Gestalt Konradins aufzuzeigen, wie sich sein Bild vor allem in den Geschichtswerken während des 19. Jahrhunderts dauernd veränderte und dass es den möglichst vorurteilslosen, auf gründlichen Quellenstudien basierenden und methodisch exakt arbeitenden Einzeluntersuchungen eigentlich nicht oder nur in geringem Umfang gelungen war, ihre Ergebnisse wirkungsvoll umzusetzen und überkommene Ansichten, Stereotypen und Mythen abzubauen. Questa relazione del dottor Dina è una relazione così ricca di riferimenti storiografici che per me è molto difficile fare un riassunto di tipo analitico. Molti autori che sono stati qui citati e che sono, hanno dedicato la loro indagine, il loro lavoro alla definizione del mito, del quadro, del complesso insomma di eventi relativi a Corradino, io non li conosco, e però ho ricavato da questa relazione quello che forse il dottor Diner voleva proprio dirci, e cioè la sensazione viva della contemporanea, cioè di due fenomeni contemporanei. Il primo è che esiste una attenzione continua, persistente e sempre rinascente durante tutto l'Ottocento per questa figura importante dell'ultimo degli Stauffer, nella coscienza o nella curiosità popolare da una parte, ma anche in una letteratura che pur essendo una letteratura universitaria, scientifica oppure di manuali scolastici, tuttavia non cede mai alla, non perde mai il riferimento un po' mitologico a questa immagine, ma dall'altra parte durante tutto l'Ottocento, e questo è stato individuato addirittura in tre opere, di cui una del 1787 di Jäger, poi quella del 1871 di Schirmacher e poi quella del 1893 di Hampe, durante tutto l'Ottocento c'è un secondo versante che è invece quello di una progressiva, cioè di una lettura sempre più scientifica, sempre più critica, sempre più attenta alle fonti di questa stessa figura di Corradino. Ecco, dottor Dina ha continuamente mostrato come questi due filoni continuano in parallelo, qualche volta anche si incontrano e si intrecciano, ma la progressiva scientificazione dello studio di Corradino non è sufficiente a annullare del tutto il mantenersi in vita, la persistenza nella ideologia, se vogliamo più diffusa, ma anche in una certa storiografia che poi attraverso una di scuola ha anche effetti insomma sul piano educativo e così via, di una immagine invece più tradizionale, più avvolta nei miti della figura di Corradino. Ora, Questo dato di fatto, che si inquadra benissimo nella nostra prospettiva, insomma, di studi di questi giorni, è naturalmente fondato sopra la grande importanza e il grande rilievo che hanno nel corso dell'Ottocento alcuni elementi che sono così sono molto tipici appunto del mito e della figura di Corradino. Ecco, il primo sono elementi che abbiamo già incontrato nei giorni scorsi. Per esempio il discorso se la figura di Corradino esprima una politica imperiale, sia espressione di una politica imperiale, quindi come tale comune ai due mondi italiano e tedesco che sono adesso in gioco, oppure se fosse espressione prevalentemente di una politica tedesca. E allora Wiener ci ha mostrato come, ad esempio, a partire dalle guerre di liberazione del primo Ottocento, prevalga nella trattatistica, nella storiografia di Fulio, insomma, l'idea che Corradino esprime la politica tedesca. Allora questi esempi di Dresch, di Rottek, di Pfister, di Schlosser stesso, che continuano a insistere in questa direzione. Poi ancora un secondo, naturalmente, topos di questo contrasto tra i due livelli di lettura della figura di Corradino riguarda il problema della lotta e del conflitto franco-tedesco. Allora anche questo è un tema che naturalmente si colora in modo particolare a seconda delle diverse fasi dell'Ottocento. Così come un terzo elemento molto importante che è presente nella comporre la figura di Corradino è naturalmente quello delle componenti anticlericali che nella sua figura si possono facilmente esprimere. Ecco. E poi la relazione di Dinner si è conclusa invece con una analisi abbastanza più circostanziata di questo volume di quest'opera di Müller, che appunto un po' riassume, ecco, tutto questo percorso che non so se sono stato abbastanza chiaro, purtroppo più di così non riesco a fare. Vielen Dank. Die verschiedenen Urteile, Ansichten etc. noch einmal zu wiederholen, scheint mir nicht nötig. Ich glaube vielmehr, wir sollten jetzt mit der Diskussion beginnen, und zwar zunächst mit Fragen an Herrn Diener. Quindi ora si incomincia la discussione rivolgendo le domande o le richieste di chiarimento al dottor Diener. Herr Kerr. Okay. Dass die guten Ergebnisse der Einzelforschung über Konrad nicht in die allgemeine Geschichte eingedrungen sind. Die allgemeine Geschichtsschreibung überzeugt mich im Ergebnis schon. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Beispiele, die Sie gebracht haben, für die spezielle Forschung meistens Ende des letzten Jahrhunderts lagen und die für die allgemeine Geschichte zu Anfang. Und das kann ja nun nicht gut als Maßstab genommen werden. Wenn ich bis zum Schlosser hin, das ist alles noch die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts und der Hamburger kommt dann erst in die Jahrhundertwende. Und das kann ja nicht gut der Schlosser durch den Hamburger beeinflusst worden sein. Herr Diener. Aber schon der Jäger aus dem Jahre 1787 geht in seinem Buch sehr kritisch um, und vieles, was in den späteren Werken was wir dort hören, das ist also von Jäger in seinem Werk ja schon beiseite geschafft worden. Jäger hat sein Buch 1778 in Lateinisch verfasst und 9 Jahre später auf Deutsch. Und diese deutsche Fassung mag eine weitere Verbreitung erfahren haben, aber wie ich meine, eben nicht. Ist nicht eingedrungen in diese allgemeinen Darstellung. Herr Rittmann. Dieser Prozess des Nachdenkens der Rezeption wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Allgemeinheit kann man auch im regionalen Bereich gerade am Konradin feststellen. Es gibt in Tirol das Kloster Stams, das angeblich als eine Gedächtnisgründung des Todes Konradins von seiner Mutter ins Leben gerufen worden ist. Aber es lässt sich sehr gut nachweisen, dass von dieser Intention bei der Gründung von Stams gar nicht die Rede war, sondern es gibt keinen Hinweis einer Beziehung der Gründung des Klosters zum Tode Konradins. Trotzdem feiern die Mönche bis zum heutigen Tag Konradin als eigentliche Ursache ihrer Existenz. Eine Tradition, die wahrscheinlich erst in der Barockzeit aufgekommen ist, die dann allgemein verbreitet wird, die in der Kirche sichtbar ist, da steht schön drauf, Mors Conradi Vita Stamsii, das ist ein sehr schönes Latein. Und das hat man vor Augen und das weiß man. Und es nützt gar nichts, wenn ein Kollege vor 10 oder 15 Jahren wieder mal zusammengefasst hat, es gibt keine Verbindung. Im Gegenteil, es gibt dann ein Echo darauf, ja, damals war Meinhard der Zweite ja im Kirchenband, Konradin war im Kirchenband, man durfte das ja nicht erwähnen. Aber es gibt also, das Verschweigen ist schon eine Tatsache dafür, dass doch der Konradin dahinter steht. Die Legende blüht. Schmiedinger. Ich hätte nur eine Frage. Wie weit hat die französische Geschichtsschreibung zu diesen Ansichten über Konradin, über die Geschichte Konradins Stellung genommen? Oder hat man das überhaupt durchgeschrieben und wie so vieles der manchmal für Gang zur Kenntnis genommen? Die französische Geschichtsschreibung hat kommt auch zu Wort dabei, aber nur in ganz wenigen Werken. Das geht also im und vornehmlich eben auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Merkwürdigerweise gibt es ja kein anständiges französisches Buch über Karl von Anjou. Nicht? Und in der Geschichte der Anjou von Léonard, also vor 40 Jahren erschienen, da kommt der Konradin gerade eben vor, aber wie viele andere Personen auch als gar nichts Besonderes. Eine Kleinigkeit noch, mir scheint bemerkenswert, dass in diesem Denkmal des bayerischen Kurfürsten und bayerischen Königs, das sie zitiert haben, Kronprinz. Dass der Gefährte als Friedrich von Baden apostrophiert wird, während in den Quellen ja doch meistens als Friedrich von Österreich begegnet. Also man hat hier doch vermeiden wollen, einem Österreicher, glaube ich, auch 1268 hinzureden, im 19. Jahrhundert hat man das verliehen.